Erbittert verlässt Toni Dunkelwelt die Schule und kehrt in den Ort zurück, in dem er geboren wurde. Vorsichtig nahm Glenn Belsnur den polyenzephalischen Helm ab, drehte seinen schmerzenden Kopf und stand unsicher auf. Er rieb sich die Augen und stöhnte leise. »Das war furchtbar«, dachte er. »Diesmal haben wir es ganz schön vermasselt.« Er stolperte in die nicht weit entfernte Kombüse des Schiffes und goss sich ein Glas Wasser ein. Dann durchwühlte er seine Taschen, bis er die Schmerztabletten fand, nahm eine davon in den Mund und spülte sie mit dem schalen, lauwarmen Wasser hinunter. Langsam begannen sich nun auch die anderen in ihren Kojen zu regen. Wade Fraser zerrte schon an dem zylindrischen Helm, der seinen Kopf gefangen hielt, und neben ihm gab auch Susie Smart erste Geräusche von sich. Während Belsnur Susie den schweren Zylinder abnahm, hörte er ein Stöhnen, das wie ein animalischer Klagelaut klang. Es kam von Seth Morley. »Schon gut«, sagte er. »Ich kümmere mich gleich um dich.« Sie alle waren jetzt wach. Ignaz Thug zog so heftig an dem Helm, dass die Kontaktfeder unter seinem Kinn riss. Dann setzte er sich auf, mit verquollenen Augen und einem Ausdruck von Widerwillen auf seinem blassen, hageren Gesicht. »Komm, hilf mir«, rief ihm Belsnur zu. »Ich glaube, Morley steht unter Schock. Wir müssen Bubble so weit kriegen, dass er sich um ihn kümmert.« »Ach, Morley erholt sich schon wieder«, erwiderte Thug mit belegter Stimme. »Tut er doch immer.« »Aber er scheint Krämpfe zu haben. Sein Tod muss entsetzlich gewesen sein.« Thug stand auf und verzog den Mund. »Wie du meinst, Cap.« »Sieh zu, dass sie es warm haben. Stell die Heizung eine Stufe rauf.« Belsnur beugte sich über den erschöpft daliegenden Dr. Bubble. »Na komm schon, Milt.« Er entfernte seinen Helm. Dann erhob er sich, sah die Mitglieder der Besatzung an und sagte mit fester Stimme, »Hör zu. Es ist vorüber. Es war ein Fiasko dieses Mal, aber ihr werdet wie immer darüber hinwegkommen. Was ihr auch durchgemacht habt, Bubble wird jedem von euch eine Spritze geben, um euch den Übergang in den homoenzephalischen Zustand zu erleichtern. Habt ihr mich alle verstanden?« »Sind wir an Bord des Schiffes?« fragte Morley mit leiser, brüchiger Stimme. »Ja, du bist zurück auf der Persus 9, Seth«, erwiderte Belsnur sanft. »Kannst du dich erinnern, wie du gestorben bist?« »Es war grauenhaft«, murmelte Morley. »Na, nur nicht zu viel Selbstmitleid«, unterbrach ihn Belsnur. »Er selbst war schließlich durch einen Elektroschock umgekommen. Auch kein schöner Tod.« Susie setzte sich benommen auf, strich sich die Haare aus dem Gesicht und betastete dann vorsichtig ihren Hinterkopf. »Man hat ihr mit einem Stein den Schädel eingeschlagen«, teilte ihr Belsnur mit. »Aber warum?« Sie knöpfte sich die offenstehende Bluse zu. »Was habe ich getan?« »Es war nicht deine Schuld. Dieses Mal ist von Anfang an alles schiefgelaufen. Wir haben nichts anderes getan, als unsere aufgestauten Aggressionen loszuwerden.« Belsnur erinnerte sich undeutlich, dass er, der Kapitän der Persus 9, Toni Dunkelwelt, das jüngste Besatzungsmitglied, erschossen hatte. »Ich hoffe, er nimmt's mir nicht übel«, dachte er. »Er hat eigentlich keinen Anlass dazu. Schließlich hat er sich ja selbst auch ganz schön ausgetobt, als er unseren Archivar Bert Kossler umbrachte. Wir haben uns gegenseitig niedergemetzelt. Ich hoffe nur, nein, ich bete, dass es das nächste Mal anders sein wird. Immerhin dürften wir in dieser Fusion einen Großteil unserer Hassgefühle losgeworden sein. In dieser, wie war doch noch die Bezeichnung gewesen? Delmac-O-Episode.« Belsnur blickte in die Runde und sagte, »Diese Episode war wohl zu unangenehm, um sie jemals wieder in Betracht zu ziehen.« »Vom psychotherapeutischen Standpunkt allerdings«, brummte Fraser, während er sich mit zitternden Fingern eine Pfeife anzündete, »war sie überaus wertvoll.« »Aber wir haben völlig die Kontrolle verloren«, entgegnete Susie. »Ja, und das war notwendig«, bemerkte Bubble, der sich nun Morley zugewandt hatte. »Man bezeichnet das als totale Katharsis. Die zwischenmenschlichen Beziehungen auf diesem Schiff wurden damit weitgehend von Hassgefühlen und Antipathien gereinigt.« »Also ich kann nur hoffen, deine Antipathie mir gegenüber ist wirklich verschwunden, Bubble«, sagte Tall Chief kopfschüttelnd. »Was du mit mir gemacht hast.« »Der Schweber«, murmelte Morley. »Was meinst du, Seth?« fragte Belsnur spöttisch und sah Bubble an. »Gib ihm irgendein Amphetamin, damit er wieder denken kann.« Es war immer so mit Seth Morley. Seine Resistenz gegen den Übergangsschock war minimal. »Es geht mir gleich besser«, flüsterte Morley. Müde schloss er die Augen.